Nummer 5. Entschuldigung, was kosten diese Äpfel? Die roten? 2,99 Euro das Kilo. Dann nehme ich 5 Stück, bitte. Gern.